NDR Kultur. Am Abend vorgelesen. Gerd Westphal liest nun wieder aus dem Roman Mathilde Möhring von Theodor Fontane, heute den achten und letzten Abschnitt. Mathilde Möhring, unsere ehrgeizige Heldin, die aus kleinen Berliner Verhältnissen kommt, hat einen großen Schritt auf der sozialen Stufenleiter getan. Sie hat den gutmütigen, doch labilen Rechtskandidaten Hugo Grossmann gewonnen und geheiratet. Mit ihrer Hilfe besteht er sein Assessorexamen und wird Bürgermeister oder Burgemeister der kleinen westpreußischen Stadt Woldenstein. Auch hier ist es vor allem Mathildes Verdienst, dass ihr Mann rasch Anerkennung findet, beinahe auf allen Seiten des politischen Spektrums, bei den Konservativen wie bei den Liberalen. Aber dann erkrankt der Bürgermeister schwer und wieder einmal, wie in den Berliner Tagen, da Hugo als Untermieter bei den Möhrings wohnte, pflegt und versorgt ihn Mathilde mit großer Anteilnahme. Es sind die Tage, heißt es, wo Bismarck ins Schwanken kam, also der Februar 1890. Hugo scheint zu genesen und nur Mathildes Mutter, die alte Möhring in Berlin, scheint der neu gewonnenen Gesundheit zu misstrauen. Hören Sie noch einmal Gerd Westphal. Eines Tages, als Hugo wieder in der Sonnenstelle saß, schlug das Wetter plötzlich ab, ein Schüttelfrost stellte sich ein, und ehe noch der Arzt es feststellen konnte, war es klar, dass ein Rückfall da war. Er nahm in rapidem Verlauf die Form einer rapide fortschreitenden Schwindsucht an, und am zweiten Ostertag abends starb er. Nachdem er Tilden ans Bett gerufen und ihr für ihre Tüchtigkeit, ihre Liebe und Pflege gedankt hatte. Diese Worte waren ehrlich gemeint, denn die Bedenken einer frühen Zeit waren ganz geschwunden, und er sah in Tilde nichts als die rührige, kräftige Natur, die sein Leben bestimmt und das bisschen, was er war, durch ihre Kraft und Umsicht aus ihm gemacht hatte. Den dritten Osterfeiertag bei niedergehender Sonne wurde er auf dem Woldensteiner Kirchhof begraben. Alles war da, der alte Graf, der alles auf den Arzt schob und dann wieder versicherte, er habe es schon am Neujahrstage gewusst. Der Landrat, der, weil Osterferien waren, gerade in seinem Kreise sein konnte, viel Adel aus der Nähe und die ganze Bürgerschaft, einschließlich der dritten Konfession. Auch der Provisor, der sich zufällig einen neuen Frühjahrsüberzieher hatte machen lassen, wollte nicht fehlen. Alle Bläser bliesen, der alte Graf unterhielt sich ziemlich laut. Und was Woldenstein an Blumen hatte, wurde auf das Grab gelegt. Der Geistliche geleitete Tilden in ihre Wohnung. Und während der alte Graf im Herzog Casimir eine Flasche herben Ungar ausstach, saß Tilde auf dem Trittbrett und sah auf den immer dunkler werdenden Marktplatz, über den ein Westwind einige braune Winterblätter trieb. Dann wurden ein paar an Ketten hängende Laternen angesteckt, und im Schatten des Rathauses, da wo die Stiege hinaufführte, stand ein Liebespaar. Sie ließen sich durch den immer heftiger werdenden Wind nicht stören. Aber die Laternen bewegten sich und quietschten an den Ketten hin und her. Als Tilde wohl eine halbe Stunde lang auf das alles hinausgestarrt hatte, zündete sie die Lampe an und setzte sich an ihren Schreibtisch, um ein paar Zeilen an die Mutter zu schreiben. »Liebe Mutter, heute, gegen Abend, haben wir Hugo begraben. Es war sehr schön und feierlich, alle Welt erschienen, auch der Adel aus der Umgegend. Prediger Lemmel hielt die Rede. Sie wird gedruckt und wird uns dann, denn bis dahin, denke ich, wieder in Berlin zu sein, von hier aus zugestellt werden. Wie ich dir gleich bemerken will, kostenfrei, auch der Druck. Denn du wirst wohl sehr in Angst sein. Ich muss dich aber ernstlich bitten, mich mit dieser Angst nicht quälen zu wollen. Ich habe von hier aus für dich gesorgt und ich werde weiter für dich sorgen. Du denkst immer an jämmerlich zugrunde gehen, aber solange deine Tilde lebt, solange wirst du zu leben haben. Dessen sei versichert. Ich empfange noch das Gehalt bis Jahresschluss und die Witwenpension vom 1. April an. Dies wird dir einen Stein von der Brust nehmen. Und wenn du erst weißt, und deshalb habe ich dies alles vorausgeschickt, dass du nicht ins Spital kommen und nicht, wie die alte Runschen, reinmachen und einholen wirst, wirst du vielleicht auch zuhören, wenn ich dir sage, dass Hugo gut gestorben ist, ganz wie ein feiner Mensch, der er immer war. Denn er war aus einem sehr guten Hause, was immer die Hauptsache bleibt. Er hat mir auch noch gedankt, als ob ich Wunder was wäre. Das macht, er hatte so was Edles. Und dich hat er grüßen lassen. Dass er bloß schwächlich war, dafür konnte er nicht. Wenn es nach ihm gegangen wäre, wäre er stärker gewesen. Alle Leute hier haben ihn sehr geachtet, weil alle sahen, dass er sehr gut war. Und selbst Silberstein, von dem ich dir schon geschrieben, hat an seinem Grabe gesprochen. So, dass selbst Pastor Lemmel zufrieden war und ihm die Hand gab. Silberstein, Firma Silberstein und Isenthal wird auch alles besorgen. Es sind sehr reelle Leute, fortschrittlich, aber sehr reell. Und was aus dem Mobiliar herauskommt, das werden wir kriegen auf Heller und Pfennig. Ich habe noch ein paar Tage hier zu tun und Briefe zu schreiben, auch an den alten Grafen, der mir eine Stellung als Hausdame in seinem Hause angeboten hat, natürlich mit Gehalt. Aber all das wird in 3 oder 4 Tagen beendet sein und spätestens Sonnabend früh gedenke ich, in Berlin einzutreffen. Ich schreibe aber noch eine Karte vorher, damit du ganz sicher bist und die Rundschen zu rechter Zeit bestellen kannst. Ich bringe dir auch ein Andenken von ihm mit. Ein kleines Kreuz, vorn mit einer Perle. Die Perle hat einigen Wert. Ich freue mich, dich wiederzusehen, so schmerzlich auch die Veranlassung ist, denn die Pension reicht nicht an das Gehalt. Ich muss dir das sagen, mir ist es gleichgültig. Ich bringe mich schon durch und dich mit, deine treue Tochter Tilde. Sonnabend früh mit dem 8-Uhr-Zuge kam Tilda auf dem Friedrichstraßenbahnhof an. Den kleinen Handkoffer, den sie mit sich führte, gab sie einem Gepäckträger zugleich mit ihrem Gepäckschein und wies ihn an, ihr alles in ihre Wohnung zu schaffen, drüben zu Schulzes, 3 Treppen. »Ja, Fräulein«, er verbesserte sich aber rasch, denn er kannte sie von alter Nachbarschaft her ganz gut und versprach, in einer halben Stunde da zu sein. Als sie ging, sah er ihr einen Augenblick nach. Was doch nicht das liebe Geld alles tut, hat sich schmählich rausgemausert, ordentlich ein bisschen forsch und ein Krimstecher. Während ihr diese Betrachtungen folgten, schritt sie über den Damm hin und sah auf das Haus und nach der 3. Etage hinauf. Es hatte sich nichts verändert und doch kam ihr alles ganz anders vor. Ein eigentümliches Gefühl beschlich sie. Bis sie sich sagte, sei froh, dass es ist, wie es ist, es könnte viel schlimmer sein. Wie war es vor 2 Jahren, da musste ich noch alles selber tun. Sie ging auf der rechten Seite der Straße und sah nach der 3. Etage hinauf, ob sie die Alte vielleicht am Fenster sähe, aber sie sah nichts, auch nicht in den anderen Etagen, überall war noch die Rollo herunter. Es war ihr lieb, ganz unbeobachtet zu sein. Aber sie war es nicht. Und während sie über den Damm ging, sagte die Rätin, die vom Frühstückstisch aufgestanden war und sich ein Kuckloch zurechtgemacht hatte, »Was sitzt du wieder über der Zeitung? So was sieht man nicht alle Tage. Sie hat bloß schwarze Handschuhe an und sieht aus, als reiste sie nach Dresden und Sächsische Schweiz, Regenmantel und Opernglas. Fehlt bloß noch der Alpenstock. Ach, du hast immer was zu reden, Luise.« Wenn sie mit einer langen Trauerfahne ankäme, dann wäre es auch nicht recht. Tilde stieg langsam die Treppen hinauf. Je höher sie kam, desto langsamer, weil sie vor der Begegnung mit der Alten erschrak. Auf dem letzten Treppenabsatz stand die Rundschen und nahm ihr, weil sie nichts anderes mit sich führte, wenigstens den Regenschirm ab. »Tag, Rundschen, wie geht es?« »Gott, Frau Borgemeistern, wie soll's einem gehen?« Und ehe das Gespräch sich fortsetzen konnte, war man oben und Tilde lief auf die Mutter zu, die halb sonntäglich zurechtgemacht in der offenen Tür stand und gleich zu weinen anfing. »Mutter, weine nur nicht gleich. Jeder kommt dran. Ja, bloß der eine zu früh und der andere zu spät, wenn ich doch rangekommen wäre.« Und dabei traten sie vom Flur her in das Entree und vom Entree in die Wohnstube, wo vor dem Sofa schon der Kaffee stand und Semmeln und Butter. »Und nun komm, Tilde, nun wollen wir eine warme Tasse trinken und erzähl mir alles, wie es war.« Ja, Mutter, gleich. Ich möchte mir aber erst die Hände waschen und das Haar ist auch in Unordnung. Ich hatte den Wind ins Gesicht und wollte nicht zumachen. Und dabei erhob sich Tilde wieder, legte den Hut und den Krimmstecher beiseite und hing den Mantel an einen Ständer im Entree. Dann kam sie wieder und sagte, »So, Mutter, du schenk uns ein. Kalt war es, und der Mantel hat auch nicht viel geholfen. Ich dachte, du würdest ein Umschlagetuch drüber nehmen. Und überhaupt, hast du denn gar keine Trauer gehabt? Ich weiß ja, dass es hier sitzt, aber wegen der Leute. Und sie haben sich doch sehr anständig gegen dich benommen.« »Ja, Mutter, natürlich habe ich Trauer gehabt. Silberstein hat mir alles besorgt und hatte selbst alles auf Lager. Ich war ganz schwarz und Schleier und Schneppe. Alles, wie sich's gehört. Aber als ich mich für die Reise zurechtmachte, habe ich alles eingepackt. Und du kannst es sehen, wenn's kommt. Und unterwegs wolltest du nicht. Nein, Mutter, unterwegs nicht. Und ich wollte auch nicht hier so ankommen. Das sieht so gefährlich aus. Aber willst du's denn so liegen lassen? Es kriegt ja Flecke. Silberstein hat's doch auch nicht umsonst. Auftragen will ich es nicht. Die meisten glauben nicht dran, und ich habe welche gesehen, die zudringlich wurden, bloß wegen der Trauer. Manche machen es auch zu toll. Aber wenn ich es auch nicht auftragen will, so werde ich es doch tragen, wo es sich's hingehört, wenn ich ernste Besuche mache. Denn wenn ich auch die Pension habe, so muss doch was geschehen. Ach, Tilde, dass du nur davon sprichst. Ich hab's ja nicht gewollt und habe mir diese ganze Nacht gesagt, sprich nicht davon, Tilde mag es nicht. Tilde war immer großartig und nu ist sie's erst recht. Aber da du nu selber davon anfängst, sage, Kind, was soll nu werden? Denn's war ja doch eine furchtbare Krankheit. Ja, Mutter, das war es. Immer die Beklemmung und die Atemnot. Ach ja, Tilde, die Beklemmung. Aber ich meine nicht die Beklemmung. Ich meine, dass es so lange gedauert hat. Ja, gerade ein Vierteljahr. Und wenn in einer kleinen Stadt der Doktor auch um die Ecke wohnt, die Länge hat die Last. Und zuletzt macht es doch was. Und dann die Medizin. Und gerade weil's mal besser war, da müssen sie dann immer gestärkt werden. Aber es hilft meistens nicht. Und alles ist bloß hin. Tilde nahm ein Stück Zucker und brach es zweimal durch und sah nun auf die vier Krümel, die da vor ihr lagen. In den vier Krümeln hatte sie nun wieder ihr Leben. Und die Mutter, die noch kein Wort von dem armen guten Mann gesprochen hatte, rechnete schon wieder, was es gekostet habe. So nüchtern sie selber war, das war ihr doch zu viel. Sie nahm der alten Hand und sagte, »Mutter, bringe der Rundschen den Kaffee raus, sie wird wohl noch nichts Warmes genossen haben, die Rundschen ist wirklich arm, ich will in die andere Stube gehen und mich einen Augenblick hinlegen. Vielleicht schlafe ich ein, mir ist doch so übernächtig.« Sie dachte nicht an Einschlafen, sie wollte nur allein sein und einen Augenblick andere Gedanken haben. Sie schritt auf und ab, da war das Stehpult, drauf die juristischen Bücher immer so verstaubt umherlagen. Und da war der Sofatisch, auf dem hoch aufgeschichtet die kleinen Bücher lagen und ein paar Bleistifte daneben, um immer gleich Notizen an den Rand schreiben zu können. Und da war das Fensterbrett, an das gelehnt sie so sonderbar sentimental ihre Verlobung gefeiert hatten, eher noch halb krank und verlegen und sentimental, sie nüchtern und berechnend. Ich habe mich ihm immer überlegen geglaubt. Es war nicht so. Wenn das ewige Nachrechnen klug ist, dann ist Mutter die klügste Frau. Von den anderen, zu denen Hugo gehörte, hat man doch mehr. Und ich will versuchen, dass ich ein bisschen davon wegkriege. Aber es wird mir wohl nicht viel helfen. Von Natur bin ich gerade so wie Mutter. Sie berechnet immer, was es kostet, und ich rechne mir den Vorteil aus. Die vier Krümelzucker will ich mir in eine Schachtel legen und hier in das offene Sekretärfach stellen. Da habe ich es immer vor Augen und will dran lernen, dass das ganz Kleine nur wieder anfängt. Und wenn Mutter weimert, will ich nicht ungeduldig werden. Ich dachte, Wunder, was ich aus ihm gemacht hätte. Und nun finde ich, dass er mehr Einfluss auf mich gehabt hat, als ich auf ihn. Rechnen werde ich wohl immer, das steckt mal drin. Aber nicht zu scharf und will hilfreich sein und für die Runschen sorgen, schon deshalb, weil die Runschen seine einzige Renonce war. Und wenn er das sieht, wird er mir's danken. Aber er wird's wohl nicht sehen. Und dann ging sie wieder auf und ab und trat ans Fenster. Und da, wo damals der Mond gestanden hatte, hing ein Graugewölk. Aber als ihr Auge noch drauf ruhte, rötete sich's und die Sonne gab einen goldenen Saum. Vielleicht ist das meine Zukunft. Und sie holte sich den Regenmantel aus dem Entree, deckte sich zu, verfolgte das Schattenspiel an Wand und Decke und schlief ein. Zu Tildens besonderen Eigenschaften gehörte von Jugend auf die Gabe des Sich-Anpassens, des Sich-Hineinfindens in die jedesmal gegebene Lage. Wäre Hugo am Leben und im Amt geblieben und nach Ablauf, was nicht anzunehmen, aber doch auch nicht unmöglich, seiner Woltensteiner Amtszeit wegen bewiesener Tüchtigkeit zum Oberbürgermeister einer Provinzialhauptstadt gewählt worden, so würde seine Frau bei Besuchen des Oberpräsidenten, ja selbst bei Kaiserparaden, die Honneurs des Hauses mit ausreichender Geschicklichkeit und jedenfalls mit vollkommener Unbefangenheit gemacht haben. Jetzt, wo sie sich nach einem kurzen Erfolg auf die Stufe zurückversetzt sah, von der sie ausgegangen war, fand sie sich auch darin zurecht und nahm ihr altes Leben ohne jede längere Betrachtung und jedenfalls ohne Klage darüber wieder auf. Die Sache lag so und so, folglich musste so und so gehandelt werden, nur nicht nutzlose Betrachtungen. Es handelte sich für sie keinen Augenblick darum, ihre Situation in irgendein Gegenteil zu verkehren, sondern nur darum, aus der Situation, wie sie nun mal war, das Beste zu machen. Und dies tat sie voll Überlegung und auf ihre Weise rücksichtsvoll und doch auch wieder entschieden. Soweit es möglich war, war sie unerschöpflich in kleinen Guttaten und Aufmerksamkeiten und der Alten insoweit zu Willen, dass sie wie vordem das bloß alkovenhafte Schlafzimmer mit ihr teilte. Den ganzen Tag aber die sich beständig über Spittel und ähnliche Dinge verbreitende Unterhaltung mit anzuhören oder Fragen zu beantworten, die sich fast immer auf ihr intimes Woltensteiner Leben bezogen, dazu war sie nicht mehr gewillt und hatte dementsprechend kategorisch erklärt, dass sie den Tag über allein sein müsse. Das mit dem Vermieten müsse ein Ende haben. Und so hatte sie sich drüben eingerichtet. Und als die Alte sah, dass Tilde viel schrieb und sich unter Büchern und Karten vergrub und wenn sie zu Tisch kam, die Runschen musste das Essen holen, oft rote Backen vom Lernen hatte, konnte sie sich denken, was Tilde vorhatte. Sie konnte sich's denken und war auch nicht eigentlich dagegen. Aber wenn die Alte auch nicht eigentlich dagegen war und sich recht gut entsann, dass der Seminardirektor schon damals, ehe Möhring starb, immer von ihren schönen Gaben gesprochen hatte, so ging sie doch davon aus, dass Lehrerin nicht recht was sei. Ja, dass jedes andere Unterkommen, auch wenn von etwas fraglicher Beschaffenheit, immer noch vorzuziehen sei. Bei Tage wagte sie mit solchen Betrachtungen nicht recht hervorzutreten, aber wenn sie zu Bett gegangen waren und schon eine Weile ganz ruhig gelegen hatten, erhob sich die Alte von ihrem Kissen und sagte, während von der Straße her durch die nach vorn hin offenstehende Tür ein schwacher Lichtschimmer sie traf, »Tilde, schläfst du schon?« »Nein, Mutter, aber beinahe. Willst du noch was?« »Nein, Tilde, wollen will ich nichts. Mir ist bloß so furchtbar Angst wegen deiner Lernerei. Du siehst so spack aus und hast solchen Glanz. Er hat doch die Schwindsucht gehabt und am Ende...« »Nu, am Ende wäre es doch möglich. Und wenn es so ist, ist doch frische Luft immer das Beste.« »Gewiss, frische Luft ist immer gut, aber wo soll ich sie hernehmen?« »Hier ist sie nicht gut. Und wenn es nicht wegen deines Rheumatismus wäre? Nein, Tilde, so das Fenster offen, das geht nicht. Aber du könntest doch die frische Luft haben. Ich? Woher denn? Ja, Tilde, du hast mir doch gleich in deinem ersten Brief geschrieben, ich meine in deinem ersten, als er tot war, da hast du mir geschrieben von wegen Hausdame mit Gehalt. Und wenig kann es doch nicht gewesen sein, weil er ja so reich ist, wie du mir geschrieben hast. Und alt ist er auch. Ja, da hättest du die schöne frische Luft gehabt und die gute Verpflegung. Ich will nichts sagen, aber was wir heute hatten, hatte doch keine Kraft, nicht? Und alt ist er, und wenn du ihn ordentlich gepflegt hättest, und das hättest du gewiss, denn du hast ja Mitleid mit jedem und mit mir auch, denn du bist gut, Tilde. Ja, Tilde, dann hätten wir vielleicht was. Einer, der so reich ist, kann doch nicht so mir nichts, dir nichts sterben, ohne was zu hinterlassen. Und vielleicht, dass er noch ganz zuletzt, war er denn katholisch? Natürlich war er katholisch. Na, denn ging es nicht. Ach, deshalb wäre es schon gegangen. Katholisch ist nicht schlimm. Aber was denkst du denn eigentlich? Ich will von Woltenstein nicht reden, aber hier? Was würden hier die Leute gesagt haben? Die hat es eilig. Und die Petermann, der alte Giftzahn. Die hätte gesagt, es wird wohl eine schöne Geschichte gewesen sein. Ach, Tilde, dessentwegen muss man sein Glück nicht fortstoßen. Die Leute sagen immer sowas. Aber wenn man was hat, dann ist es gleich. Und bloß wenn man nichts hat. Ja, Mutter. Nun wollen wir aber schlafen. Der Wunsch der Alten ging ganz entschieden dahin, dass sich Tilde wieder verheiraten sollte. Hugo war ein sehr hübscher Mann gewesen und aus einem sehr guten Hause. Und wenn sie damals, wo sie bloß ein armes Mädchen war, den Hugo gekriegt hatte, so konnte sie jetzt jeden heiraten, denn sie hatte ja nun einen Titel. Und wenn sie mitunter ausging und war eine junge Witwe und die Trauer stand ihr gut. Und wenn sie zum Schulrat ging mit dem geteilten langen Schleier, sahen ihr die Leute nach. Und die Alte war nur unglücklich, dass sie gesagt hatte, die Haubenschneppe, das ist zu viel. So furchtbar trauern darf ich nicht, das ist anstößig. Ja, wieder heiraten sollte Tilde. Als die Alte aber merkte, dass Tilde dies ganz entschieden ablehnte und wirklich nur Lehrerin werden wollte, kam sie auf einen anderen Plan, der geraume Zeit nach jener Unterhaltung über den alten Grafen und das mutmaßlich verscherzte Glück auch wieder nächtlicherweile geführt wurde, diesmal nicht in dem sauerstoffarmen Alkoven, sondern noch in der Vorderstube, die Alte steif aufrecht auf dem Sofa, Tilde zurückgelehnt auf der Chaiselongue. »Na, Tilde, du warst ja heute wieder da. Wann glaubst du denn, dass es soweit ist?« »Du meinst mit dem Examen und mit der Stelle und meinst, wann ich das erste Gehalt kriege?« »Ja, Kind, das meine ich. Du willst immer davon nicht hören, aber es ist doch was Sicheres.« »Ach, sicher ist das andere auch.« »Meinst du? Na, ich will's dir wünschen. Aber wenn's auch noch so sicher ist, das mit der Schule... Das ist doch nur die Hauptsache, das hast du selber immer gesagt, und da habe ich dich nur schon lange fragen wollen, ob du nicht das mit der Witwe fallen lassen und deinen Mädchennamen wieder aufnehmen willst. Es werden ja so viele mit anderen Namen getauft, und bei dir ist es nicht mal so, da kommt das Alte bloß wieder oben auf.« Tilde schüttelte den Kopf. Ersichtlich in einiger Verstimmung. Aber die Alte, die sich, solange sie den Wiederverheiratungsplan hatte, von Witwe viel versprochen hatte, wollte bei veränderter Sachlage mit ihrem neuen Plane nicht nachlassen und fuhr fort, »Ich denke mir, Tilde, du musst es nur lieber so nehmen, als ob es, ja, wie heißt es doch, wenn was ganz kurze Zeit dauert und dann wieder vorbei ist.« »Ich weiß schon, was du meinst. Also so nehmen, Tilde, wie wenn es gar nicht gewesen wäre. Dass dir als Witwe was zugute getan wird, kann ich mir nicht denken. Und Fräulein ist doch das Gewöhnliche.« Tilde richtete sich auf, nahm ein noch von Woltenstein mitgebrachtes Luftkissen in den Rücken und sagte, »Ja, Mutter, was denkst du dir eigentlich dabei? Das ist doch wie eine Defraudation, wie eine Unterschlagung. Wie Lug und Trug. Gott, Kind, redet doch nicht sowas. Ja, Mutter, das ist Ableugnung des Tatsächlichen. und straffällig. Gott, Gott, ich habe dir wohl öfters gesagt, wenn du so beständig anpurtest und alles wissen wolltest, was auch nicht richtig war und immer nur davon kam, dass du gegen den armen Hugo was hattest. Nun, da habe ich dir wohl mal gesagt, dass es nicht so was Besonderes gewesen sei, was ich vielleicht nicht hätte sagen sollen. Denn alles, was man so sagt, wird doch bloß missverstanden. Und nun bist du gerade so wie die anderen Menschen. Aber es ist alles falsch, was du da denkst. Und ich muss dir sagen, ich glaube beinahe, dass er lieber nicht hätte heiraten sollen. Er sah so stark aus mit seinem Vollbart. Aber er war nur schwach auf der Brust. Und ich bin ganz sicher, es hat ihm geschadet. Und nun soll es gar nichts gewesen sein? Das wäre ja doch schändlich und undankbar, wenn ich ihm sowas in seinem Grabe nachsagen wollte, Fräulein Möhring. Was denkst du dir nur? Ich bin kein Fräulein und habe meinen Stolz als Frau und Witwe. Wenn ich auch kein Pfand seiner Liebe unterm Herzen trage. Gotthilde, sage doch nicht so was. Ja, so sagt man, Mutter. Das ist gerade das richtige Wort. Und es ist bloß ein Zufall, dass es so ist, wie es ist. Meinst du? Freilich meine ich. Und mitunter denke ich, es wäre doch hübsch. Und auch besonders für dich, wenn du ihn einbuschen könntest. Freilich, Rechnungsrats schlafen gerade unter uns und die würden wohl raufschicken und sagen, wir sollten nicht so viel hin und her wiegen. Denn die denken, 3 Treppen hoch ist so gut wie gar nichts. So ist es, Tilde. Arme Leute müssen sich alles versagen und sollen nicht mal buschen. Ach! Die Menschheit ist zu schlecht und ich erlebe es auch nicht mehr. Das war kurz vor dem Examen. Dass Tilde glänzend bestand, viel glänzender als Hugo damals das seine. Noch an demselben Tage sagte man ihr, dass eine Stelle für sie frei sei. Man freue sich, ihr dieselbe geben zu können. Am 1. Oktober trat sie ein, Berlin N, zwischen Moabit und Tegel. Sie ging mutig ans Werk, hatte frischere Farben als früher und war gekleidet wie an dem Tage, wo sie von Woltenstein wieder in Berlin eintraf. Nur ohne Krimstecher. Das seitens der Schuldeputation in sie gesetzte Vertrauen hat sie gerechtfertigt. Hinaus fährt sie jeden Morgen mit der Pferdebahn, den Weg zurück macht sie zu Fuß und kauft immer was ein für die Mutter, einen Kranzkuchen, oder einen Geraniumtopf oder eine Tüte mit Prünellen. Oft auch am Oranienburger Tor eine Hasenleber, weil sie weiß, dass Hasenleber das Lieblingsgericht der Alten ist. Und die Alte sagt dann, Gotthilde, wenn ich dich nicht hätte. Lass doch, Mutter, wir haben es ja. Ja, Tilde, es ist schon wahr, aber wenn's man bleibt, es wird schon. Von Hugo Grossmann wird selten gesprochen. Seine Fotografie hängt aber mit einer schwarzen Schleife über der Chaiselongue. Und zweimal im Jahre kriegt er nach Woltenstein hin einen Kranz. Silberstein legt ihn nieder und schreibt jedes Mal ein paar freundliche Zeilen zurück. Rebecca hat sich verheiratet. NDR Kultur